Medida. Yes. Ey, yeah. Wir haben's versucht, doch sind verloren in der Friendzone. So oft geprobt, doch wir gehen nicht auf Sendung. Ey, es liegt an dir, es liegt an mir. Unser Meme, ja, es ist kompliziert, yeah. Ich mein, warum sagst du nicht einfach, was du willst? Du malst dir alles aus, aber zeigst mir nie dein Bild. Es liegt an dir, es liegt an mir. Weiß irgendjemand, was dir eigentlich passiert? Si es amor, es amor, es amor, es amor tú y yo. Quiero saber si es amor, es amor, es amor, es amor tú y yo. Sag mir, bist du mit mir, machen wir es klar. Einfach ab durch die Mitte, doch wir kommen nicht an den Start. Mann, keiner macht einen Move, denn keiner hat den Mut. Seguro que es amor, es amor, es amor. Ja, ja, ey. Mann, ganz ehrlich, wir denken viel zu weit. Wir nehmen's so schwer, dabei ist es doch so leicht. Doch du hast tausend Fragen und tausend Phasen, ey. Wie lange sollen wir noch warten? Babe, jetzt komm nicht mit, ich habe keine Zeit. Und fang nicht an mit, warum ich dir nicht schreib. Denn aus grauen Haken werden blaue Haken. Magst du mir nicht etwas sagen? Ey, ey, ey, ist es real oder fake? Fake, fake, zu früh oder zu spät? Spät, spät, komm, gib mir ein Signal, yeah. Dime si es amor, es amor, es amor, es amor tú y yo. Quiero saber si es amor, es amor, es amor, es amor tú y yo. Sag mir, bist du mit mir, machen wir es klar. Einfach ab durch die Mitte, doch wir kommen nicht an den Start. Man, keiner macht einen Mut, denn keiner hat den Mut. Seguro que es amor, es amor, es amor. Gib mir ein Signal, komm, gib mir ein Signal. Dime si es amor, es amor, es amor, es amor tú y yo. Quiero saber si es amor, es amor, es amor, es amor tú y yo. Sag mir, bist du mit mir, machen wir es klar. Einfach ab durch die Mitte, doch.